Das deutsche Volk hat in diesem Kriege eine geschlossene Haltung gezeigt, die in einer späteren Zukunft die Bewunderung einer gerechten Geschichte hervorrufen wird. Wir dürfen gerade in diesem Augenblick nicht trauern und Vergangenen nachweinen. Nur durch verbissene Arbeit lässt sich unser Los weitertragen. Gott schütze Deutschland!